Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der, ach Mist, jetzt habe ich es vergessen, eben wollte ich es noch sagen. Hier ist der Mann, der frisch rasiert und frisch vom Friseur kommt. Habt ihr leider nichts von, weil wir sind beim Podcast. Hallo René. Nein, du hättest es anders rüberbringen müssen. Ja. Hier ist der Mann, der sich extra für den Podcast schick gemacht hat. Genau, oder so, extra ja. Schick gemacht. Genau, ja. Ne? Hallo zusammen, hallo Stefan, hallo liebe Zuhörer. Genau, die 13. Ausgabe. Oh. Müssen wir die nicht überspringen? Ja, ich wollte gerade sagen, in Hotels gibt es ja auch keine 13. Etage. Ja, das, und kein 13. Zimmer, aber ja. Das stimmt nicht immer. Nee? Nee, also man kann es ja, leider ist die Urlaubszeit ja vorbei. Mein Hotel hatte nur 9 Etagen, deswegen konnte ich es nicht überprüfen. Und okay. Ich glaube, die Zimmer fangen in der ersten Etage auch mit 100 an. Ich glaube. Ach so, wegen der 1 für die erste Etage. Ich glaube, es gibt noch 113. 213. Ja, na gut, das ist ja nicht schlimm. Ja. Na? Aber ja. Ich weiß tatsächlich, dass es, oder hat man gehört, dass es Hotels gibt, die haben kein 13. Zimmer. Ja, besondere Zahl auf jeden Fall in vielen Lebenslagen. Soll uns aber heute nicht interessieren. Die 13. Folge soll eine ganz normale werden. Wir tun so, als wenn es die 14. ist. Ja, genau. Ne? Wo sind wir eigentlich, René? Genau, wir stellen euch unsere Location vor. Ja, wir stellen euch die nicht vor, damit ihr herkommt. Wir stellen die euch vor, damit ihr vielleicht auch mal ein bisschen was lernt. Die Location euch anschaut. Ja. Wir sind auf einer Traditionsstraße. Historisch sehr bedeutungsvollen Straße, und zwar der Karl-Marx-Allee. Genau, nicht zu verwechseln mit der Karl-Marx-Straße, die sich in Neukölln befindet. Okay. Würde mich nicht wundern, wenn es die Karl-Marx-Allee auch noch in 1000 anderen Stadtbezirken gibt. Aber es wird nicht der Fall sein. Ja. Die Karl-Marx-Allee, kurz KMA, ja. Oder auch ehemals Stalin-Allee genannt. Richtig. Genau. Eine Prachtstraße, eine Prunkstraße, ich komme noch nicht zu der geschichtlichen Bedeutung, weil viele werden dann gleich sagen, was? Ja. die Karl-Marx-Allee ist eine relativ breite Straße, die sich quasi von Ost nach West durch Berlin zieht und ich glaube zur Frankfurter Allee und hinten weiß ich gar nicht, zu was sie da wird, im Westen, Richtung Westen. Na, die geht ja bis zum Alexanderplatz sozusagen, genau. Und die Straße war ursprünglich gedacht für Paraden. Ja. Was für Paraden sind hier gelaufen? Na, 1. Mai. Genau, den Nationalfeiertagen. Genau. Das heißt, die Straße ist auch entsprechend gebaut, so, dass Panzer langfahren können. Ne? Und auch so von den Bauten, die links und rechts der Straße sind, sehr prunkvoll. Genau, also schon eine beeindruckende Architektur, vielleicht gleich dann mehr zur Geschichte. Und was auch noch interessant ist, die gesamte Karl-Marx-Allee unterquert die U-Bahn-Linie 5. Ja, genau. Über wie viele Stationen? Oh, jetzt hast du mich. Ja, also Frankfurter Allee ist ja schon nicht mehr dazugehörig. Ne? Dann müssen es 5 oder 6 sein. Wir haben dann nach der Frankfurter Allee die Samariterstraße. Genau. Das ist, glaube ich, auch noch auf der Frankfurter Allee. Mhm. Und dann Frankfurter Tor. Ja. Frankfurter Tor ist interessant. Die Türme. Wer den Berlin-Podcast sich mal anhört, der weiß dann vielleicht auch die Hintergründe, warum es Frankfurter Tor heißt. Ja. Ne? Hört da mal rein. Ist nämlich letztendlich dann auch die Grenze des alten Berlins. Ja. Ne? Genau. Und bevor wir jetzt vielleicht auf die Karl-Marx-Allee weiter eingehen. Ah, René hat sich vorbereitet, sehe ich. Ja, ich wollte es dir halt zeigen. Also wir sind hier in der Nähe der Weberwiese. Ja. Der Bahnhof heißt so, weil hier, ich zeige gerade eine Karte für die Leute, die es nicht sehen. Ja. Weil hier hinten, wir sind so. Ich wollte gerade sagen, die ist auf dem Kopf. Ja. Versteckt sich die Weberwiese. Ja. Und die Weberwiese ist im Prinzip eine Freifläche oder was versteht man? Genau. Okay, eine Wiese. Ist halt eine Wiese, die ja schon seit vielen, vielen Jahren existiert und im Namen gibt für den U-Bahnhof ist. Ja. Und was wir hier haben, hinter uns im Rücken, ist ein Hof, ein Innenhof, der so wahnsinnig groß ist, dass der Innenhof schon als Park bezeichnet wird. Da gehen richtig Wege durch diesen Hof. Ja. Da wachsen richtig große Bäume. Okay. Das ist sehr beeindruckend. Es ist der Auerpark? Genau. Der Auerpark. Und das ist eigentlich nur ein Innenhof. Okay. Also es ist sehr interessant anzusehen, dass man in einen Innenhof reingeht und sieht man da plötzlich so wie im Wald Bäume stehen. Ja, das ist sehr beeindruckend. Hat man nicht sehr oft, ja. Und ich weiß nicht, ob das heute noch ein Thema wird, deswegen spare ich es erstmal aus, was hier an der Frankfurter Allee, nicht an der Karl-Marx-Allee, noch für interessante Punkte sind. Da kommen wir vielleicht dann später drauf zu sprechen. Genau, weil wir mussten ja unseren Aufzeichnungsort spontan etwas verlegen, aber dazu vielleicht dann später mehr. Genau. Vielleicht zur Karl-Marx-Allee, die ist in Blöcke eingeteilt, ne, von Osten nach Westen. Und wir befinden uns jetzt, ich glaube, tatsächlich noch im Block D. Und jetzt zufälligerweise auch an der Stelle, wo die ältesten Gebäude der Karl-Marx-Allee sind, die halt nicht so ins Bild passen, also die nicht so prunkvoll sind, die unmittelbar nach dem Krieg hier als erstes gebaut wurden. Dann. Ja, ja. Ja, der Baustil, weißt du, wie der heißt? Nein. Zuckerbäcker-Stil. Und das klingt jetzt... Hat das mit dem Architekten zu tun? Nein. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass der richtige oder der andere Name für den Zuckerbäcker-Stil ist sozialistischer Klassizismus. Ja, das habe ich auch gelesen. Und das ist auch das, was man als erstes erkennt. Also das sieht ja alles sehr klassizistisch aus, sehr geradlinig, sehr... Und sehr einheitlich. Einheitlich und vielleicht auch ein bisschen einschüchternd, aber doch irgendwie... Ja, wobei, ich meine, hier stehen ja viele Bäume davor, also die fallen zwar schon ins Auge, die Häuser, aber das ist eine gute Mischung, finde ich. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie beängstigt dadurch oder so. Also es sind halt ehemalige Arbeiterpaläste, ja, genau. Die wir hier sehen, ne, die halt auch wirklich als Prestigeobjekt hingeworfen sind. Ganz klar, ja, ja. Und wir sind jetzt auf unserem Ausweichort, sind wir im Rosengarten. Und der Rosengarten hat eine ganz besondere Bedeutung. Ja. Und jetzt schlagen wir nämlich gleich den Bogen zum Brandenburger Tor. Ah. Was ist hinterm Brandenburger Tor? Wie heißt die Straße, die zum Großen Stern führt? Ne, 17. Juni. Straße des 17. Juni. Ja, hier war nämlich der Volksaufstand von 53. Stefan ist sehr gut informiert. Ja, genau so ist es. Also hier in der Karl-Marx-Allee oder ehemaligen Stalin-Allee war, als 1953 hier angefangen wurde zu bauen, also da war diese komplette Straße. Stimmt, die Bauarbeiter haben da sich gewehrt, und dann, ne? Haben die ging Streiks los und die starteten tatsächlich hier im Rosengarten und führten zu diesem Aufstand, ja. Dem bekannt ist als 17. Juni. Ich habe neulich, also es gibt ja auch ist es ein Platz oder so ein Denkmal, direkter Potsdamer Platz, Leipziger Ecke, Wilhelmstraße. Okay. Ist irgendwie so ein, ja, so ein, dieser Platz da an der Ecke, da heißt irgendwie was mit 17. Juni irgendwas. So ein Gedenkplatz ist es, glaube ich. Okay. Wusste ich auch noch nicht. Ja. Aber das stimmt. Also hier sehr viel Historie in dieser Straße. Und ja, weißt du denn, wann die eröffnet wurde? Also wann die sozusagen zum ersten Mal Karl-Marx-Allee hieß, eingeweiht wurde? Umbenannt wurde, ich nehme mal an, nach der Wende, weil... Nein, sogar viel früher noch. Die hieß schon zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Allee. Ich dachte, die hieß zu DDR-Zeiten. Es gab ja auch Karl-Marx-Stadt zu DDR-Zeiten. Ne? Das ehemalige Chemnitz. Ich such's, genau, KMS sagt man ja. KMA, KMS, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Ich guck gerade mal, ich hatte es irgendwo gelesen. Ich habe mir hier 30 Seiten Wikipedia ausgeholt. Nein, so schlimm nicht. Ich finde es gerade nicht. Wenn ich's also, wenn man sich, während Stefan vielleicht noch sucht, wenn man sich, also man hat die Möglichkeit hier vor Ort sich auch sehr gut zu informieren über die Karl-Marx-Allee, denn hier sind ungefähr 40 Informationstafeln entlang der Karl-Marx-Allee, die so ein bisschen einen geschichtlichen Einblick geben und der ist nicht so uninteressant. Also wer sich für Berlin und vielleicht so ein bisschen für die Hintergründe interessiert, der wird hier definitiv fündig. Mhm. Und für die Geocacher unter euch, Da waren wir auch schon heute. Hier gibt es, den meine ich nicht mal. Es gibt tatsächlich eine Serie hier, eine Geocaching-Serie, die sich mit der Karl-Marx-Allee beschäftigt. Und das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie lang die Karl-Marx-Allee ist, aber ich glaube, die ist so 2 Kilometer oder sowas, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Mhm. Und auf diesen 2 Kilometern verteilt sind halt Caches, Rätsel-Caches, die einen dann so ein bisschen auch die geschichtlichen Fakten abfragt und dann wird man hier von Stelle zu Stelle geschickt, wo man sich informieren kann. Ja, ich war noch nicht erfolgreich. Ich wollte den mal angehen, aber der ist einfach zu umfangreich. Deswegen. Also ich habe es gefunden und zwar am 21. Dezember 1949, also dem offiziellen 70. Geburtstag von Josef Stalin, wurde die in Stalinallee umbenannt. Okay. Und 49? Ja. Und am 13. November 61 wurde sie in Karl-Marx-Allee umbenannt. Ja, also da hat sie seit 61, das ist ja sogar, warte mal, was habe ich gesagt, 13. November und das war ja sogar nach dem Mauerbau, kurz nach dem Mauerbau. Ja, und der Bau dieser Karl-Marx-Allee war von 53 bis 58 oder so. Ja. Das heißt, die fertige Karl-Marx-Allee hieß dann also teilweise noch nur Stalin-Allee. Genau. Genau. Was ich auch interessant fand zur Geschichte, hatte ich gerade irgendwo gelesen. Hier gibt es in der Weberwiese ein berühmtes Hochhaus. Ja. Vielleicht sagt dir das was? Das müsste. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Und zwar 1951 wurde das fertiggestellt. Genau, das gilt als Prototyp für. Richtig. Den Bau hier, ja, ne? Weil man. Ich habe nicht die Koordinaten da. Ja. Habe jetzt auch keins gesehen. Aber man kennt es ja, wenn man durch Berlin fährt, es gibt an verschiedenen Ecken ähnlich aussehende Hochhäuser. So eine Doppelhochhäuser sind das meistens, ne? Okay. Und die sind alle nach demselben Schema aufgebaut, ja. Ja, ja, das ist also die Karl-Marx-Allee. Ja, und man kann ja dazu sagen, wir fahren hier jeden Tag lang. Also du ja. Also ich arbeite ja tatsächlich hier um die Ecke. Ja. Ach, du kommst ja aus der anderen Richtung, ich genau. Aus der anderen Richtung, ja. Genau. Und ich fahre immer unten durch, jeden Tag. Ja. Ja. So ist es. Also die Karl-Marx-Allee sieht auch im Tunnel sehr dunkel aus. Nein. Ja, es ist halt eine wichtige Einfuhrstraße, also Einfahrtsstraße in die Stadt. Das fand ich auch noch einen sehr interessanten Fakt vom Alex. Gehen ja 7 Magistralen in verschiedene Himmelsrichtungen. Ab. Ja, so hieß das. So habe ich das hier gelesen. Und da ist die Karl-Marx-Allee eine von. Ah ja, guck mal, kannst hier, du mal gucken? Das sind diese Abschnitte. Ne? Und genau. Die sind jetzt im Block D. Und zwar jetzt hier ganz konkret müssten das Norden sein. Wir sind auf im Block D Nord. Könnte sein, ja. Die Straßenseite hier ist die Nordseite. Die Nordseite, genau. Das ist die Südseite. Ja, macht Sinn. Genau, und auf der Südseite, das ist hier auf deiner Zeichnung das Blaue. Das sind die ursprünglichen Häuser. Ja. Und das Ganze geht bis zum Strausberger Platz. Ja. Wird da schön abgeschlossen und ich glaube am Strausberger Platz war letztendlich dann auch so das Finale der Paraden. Genau, das kennt man ja noch aus winkend. Aus unserer Kindheit. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ja. Und wenn ihr euch da nicht dran erinnern könnt, weil ihr es vielleicht gar nicht erlebt habt, dann lohnt es sich mal, sich diesen Wahnsinn bei YouTube anzugucken. Ja. Weil das ist schon, also bin ich froh, dass wir da einen Riesenschritt weiter sind und nicht mit Militärparaden. Und Angela Merkel hier. Angela Merkel auf einem Panzer. Ja. Ja, da bin ich wirklich glücklich, dass wir diese. Die Zeiten sind vorbei. Diese primitiven Verhaltensweisen nicht mehr an den Tag legen. Anders ist es ja im Moment an anderen Orten der Welt. Ja, auf der anderen Seite der Erde vermutlich. Fast. War nicht gerade so ein. Das Umlegen von ganz vielen Panzern, so, weiß ich nicht, 14.000 Streitkräfte irgendwo in China oder so, wo gesagt wurde, das ist nur eine Übung und in Wirklichkeit vermutet man dahinter eine Drohung. Ja. Wir sind froh, dass wir damit nichts zu tun haben. Genau, wir sind weit weg, Gott sei Dank. Na? Also ich habe auch nochmal geschaut gerade, also nicht Magistralen, sondern hier steht radiale Ausfallstraßen. Die gehen alle vom Alex ab, das sind insgesamt waren es 7 Stück, glaube ich. Genau. Und davon ist dies eine. Also muss man sich vorstellen, das Zentrum Alexanderplatz, Hackischer Markt. Von dort gehen in alle Himmelsrichtungen die Straßen ab. Und das stimmt ja auch. Ja. Na, in den Osten zum Beispiel die Karl-Marx-Allee. Richtig. So. Ja, ich glaube zur Location dann erstmal genug. Also wir haben zu dem anderen Ort, gibt es noch ein bisschen was. Ja. Nur, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon, ob wir lieber noch ein bisschen warten. Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen. Ja. Weil da war eine geschlossene Veranstaltung, ehe die Leute sich verdünnisiert haben. Genau. Also werde ich die Information mal noch zurückhalten zu diesem tollen Ort. Aber ein ganz netter Türsteher. Ja. Und mal gucken, ob die Leute nachher weg sind oder nicht. Aber wir werden auf jeden Fall Informationen dazu liefern, weil das ist auch sehr interessant. Ja, vielleicht kurz eine andere Sache. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, beim letzten Geocaching einen Travel-Bug. Ja, hast du mir erzählt? Ja. Also gefunden? Schon am offenen Mikro? Nein, nicht am offenen Mikro. Okay. Nee, du hattest berichtet, du hast einen schon länger und den hast du jetzt... Nee, den hatte ich tatsächlich... Das war ein gefundener sozusagen. Genau. Ach so, okay. Ja, ein Travel-Bug ist so, sieht aus wie eine Armeemarke. Mhm. Und da ist meist irgendein Gegenstand dran geknüppert. Ja. Und mit einer kleinen Kette irgendwas. Genau, mit so einer Kugelkette. Und auf dieser Marke steht ein Code. Ja. Und dieser Gegenstand reist dann umher. Von Geocache zu Geocache. Genau. Und den ich gefunden habe, der war seit 14 Jahren unterwegs. Das muss man sich mal vorstellen. 14 Jahre? Also 2004, also fast 15 Jahre sogar. Ja, da war fast 15 Jahre unterwegs. Das waren ja noch die Anfänge vom Geocaching, hat man ja festgestellt. Ja, möglicherweise. Nach 2000 ging es ja los. Ursprung in was war, Oregon? Ich glaube, in okay. Oregon, bin mir nicht ganz sicher. Oder, nee, Georgia. In Georgia, USA. Okay. Ne, also kommt vom über den großen Teich ist der bis nach Deutschland gekommen. Ja. War jetzt zuletzt in der Schweiz gewesen. Der war, war der überall gewesen? Also er hat schon riesen Runden gezogen. In Summe 60.000 Kilometer. Das ja. ist schon irre, ja. Und den hatte ich genau, den hatte ich jetzt letzte Woche dann quasi, ich hatte ihn, ich weiß gar nicht mehr wo ich, ach doch, ich habe ihn hier zu der Location, wo wir gleich noch hingehen, in einem Geocache gefunden und habe ihn rausgenommen und habe ihn dann ein paar andere Caches besuchen lassen. Das heißt, er wird dann immer registriert, dass er da war und dadurch verlängert sich seine Ach so, Strecke, genau. Und irgendwann nimmt einer mit den Urlaub und legt ihn da ab. Genau, und dann habe ich ihn südlich von Berlin in Kleinmachnow habe ich ihn abgelegt. Da habe ich einen sehr schönen Cache gefunden in Form eines Vogelhauses. Ah, und, auch nicht schlecht. Den fand ich so toll. Ich hatte es für einen anderen Cache vorgesehen, aber den fand ich so toll, dass ich gesagt habe, der soll da rein. Ja. Und der wird dann eben da seine Reise fortsetzen mit jemand anders. Na cool. Ja. Ich merke, du bist fleißig am Geocachen. Hast du ja auch in Spanien gemacht? Hast du berichtet? Ja, er hat mir, glaube ich, im Podcast darüber gesprochen schon. Ja. Gibraltar. Genau, extra hingefahren. Ja. Ja. Genau, und jetzt kam ich auf die Idee, selbst auch einen Travelbug ins Rennen zu bringen. Und zwar 3 Stück für jeden Kind, für jedes Kind ein. Ja. Ne? Und dann mal gucken, die so um die Wette rennen zu lassen in die Welt und mal schauen. Ja, guck mal, kriegen Besuch. Was da passiert. Ja, hier, was hier klappert, da im Hintergrund ist ein sehr hübscher Hund. Die Sache ist, ich finde es nicht so toll, diese Wiese hier im Rosengarten ist eigentlich als Liegewiese gedacht. Und, Na, da stehen ja am Eingang auch, glaube ich, ist es nicht, wie nennt man das, eine Grünfläche, ne? Eine öffentliche Grünfläche. Und sie wird leider als Da ist eigentlich Leinpflicht normalerweise. Ne? Ich finde es ein bisschen schade. Ja. Also im Sommer sieht man hier tatsächlich dann auch die Leute auf der Wiese liegen. Mit Hundekacke. Und, in Hundekacke sich wälzen. ja, echt, genau. Ja? Also so viel zum Thema Geocaching. Genau, das ist so die Idee, einfach mal selbst so einen Travelbug ins Rennen zu schicken. Und dann gucken, wie lange der wohin reist. Und, also einfach zu beobachten. Genau, ja. Den müssen wir irgendwo ablegen. Ja. Das kann man doch mal machen. Dann machen wir vom Podcast einen Geocache, erfinden einen neuen Ort, wo wir den starten sozusagen, wo wir den initial meinst, verstecken. Ist ein Travelbug oder ein Geocache? Ein Geocache wäre ja ein der Ort. Geocache mit Travelbug. Der Travelbug ist das Ding, was dann kommt der da rein, ja. Ja. Na? Also das kann man ja mal machen. Mal also gucken, wie weit es der Podcast schafft. Wen das Thema interessiert, dem sei Podcast Nummer, ich weiß es gar nicht, 8 oder so. Verlinken wir in den Shownotes, genau. Ja, und wer die Shownotes nicht findet, der geht auf podcast.über.de. Da sind dann auch alle anderen Folgen, die wir bisher gemacht haben. Genau, oder wenn ihr uns über eine Podcast-App hört, habt ihr ja wahrscheinlich die Folgenliste vor euch und könnt dann mal zum Thema Geocaching scrollen. Na? Ja. Ich habe noch eine Urlaubsstory, wo ich auch nicht weiß, ob ich dir die erzähle. Die hast du aufgehoben für heute? Ich weiß nicht, hatte ich erwähnt, dass ich bin über die Schweiz geflogen und dass ich in der Schweiz bei Burger King gegessen habe? Nein. Ist das so besonders? Ja. Schmeckt das gut denn besonders. Da? Das schmeckt richtig. Wir müssen Richtung Bäh gehen. Ja. Und bei Bäh ist der Burger King. Ah, und in Burger King haben wir uns Burger genommen und wir haben für die Burger... Du hast vergessen... Genau. No. Nein, wir haben für die Burger, lieben die Schweizer. Wirklich, schönes Land. Ja, DJ Bobo. Am Flughafen konnte man auch Uhren kaufen. Ja. War ein Uhrenladen. Da kostete eine Uhr 38.000 Euro. Und hast du mir eine mitgebracht? Nee, habe ich nicht. Kann man doch auch in so einem Geocache mal verstecken. War nicht, also die hätte nicht so zu dir gepasst. Ach so, okay. Die Farbe. Die Farbe war nicht. Ja, okay. Nee, und zwar beim Burger King haben wir gegessen ein Happy Meal, ein Burger einzeln und ein Burger im Menü. Für 30 Euro. Schweizer Franken. Für 33 Euro. Ja. Ja. So, Quatsch, nee, Entschuldigung, muss ich korrigieren. Für 66 Euro. Okay. Ohne Scheiß. Für 66 Euro habe ich bezahlt. Haben die euch abgezockt, die Touristen? Die haben zweimal abgebucht. Und ihr habt es nicht gemerkt? Na, es war. Ach so, hast du mit Karte bezahlt? Du hast es hinterher gemerkt dann. Ich hatte meine Karte rein, habe meinen PIN eingeben, weil die Aufforderung der Kartenzahlung war da. Eine Karte eingeben, PIN eingeben, alles was er machen soll. Und nachdem ich den PIN bestätigt habe, sagte die Mitarbeiterin, nehmen Sie Karte nochmal raus und nochmal neu rein. Ne? Und da dachte ich schon, ist ja komisch. Ne? Aber ich dachte, die weiß schon, was sie tut und habe es halt nochmal und habe dann natürlich meine Kontoabbuchung im Auge behalten und tatsächlich wurde zweimal abgebucht. Jetzt habe ich mich an Burger King in Deutschland gewandt, habe denen das mitgeteilt. Die sind dafür nicht zuständig? Zuständig. Ja. Dafür ist Burger King in der Schweiz zuständig. Ja. Ich habe mich an die gewandt. Die haben gesagt, sie prüfen es. Die haben dann gesagt, okay, alles klar. Weil sie mit Maestro bezahlt haben, also normale EC-Karte, können sie es nicht zurückbuchen. Ich muss meine Bank beauftragen und jetzt muss ich meine Bank beauftragen. Aber da hast du ja auch nur eine gewisse Zeit. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also natürlich habe ich ja auch erstmal eine Woche auf die Antwort gewartet. Ja, ne? Also, ja klar. Da bin ich mal gespannt. Oder die sagen, du kannst einmal zu Burger King gehen und brauchst nicht bezahlen. Ja. Aber das ist natürlich richtig ärgerlich im Urlaub. Das ist, ist so ein kleiner Schnitzer und es ist halt, das kostet halt alles Zeit, sich jetzt. Aber da hast du ehrlich gesagt auch nicht gut reagiert, weil du hast ja schon deine PIN eingegeben. Ja, aber ich vertraue dann natürlich auch der Verkäuferin und ich vertraue dem Kassensystem. Außerdem warst du ja an der Schweiz. Ich war erstaunt. Hast du keinen Bon oder Quittung gelegt? Doch, eine einzige. Ach, eine einzige nur? Ja, eben. Deswegen, ich habe dem Kassensystem ja auch vertraut, weil ich denke, es wird ja nicht möglich sein, eine Bestellung zweimal zu bezahlen. Ne? Ja. Ja. Außerdem muss es ja auffallen, wenn zweimal derselbe Betrag innerhalb von wenigen Sekunden abgebucht wird. Ja, das Ding ist, das wird ja erst gesammelt. Ja. Das war sogar, ich habe zwei Kassenbons gehabt, wo ich aber dachte, die eine Kassenbon ist die Kopie für den Laden. Und die zwei Kassenbons war alles identisch. Die Sekunde war identisch, der Registrierpunkt da drauf war identisch, wo ich dachte, okay, irgendwas ist wahrscheinlich komisch gelaufen, aber... Ne? Und die Abbuchung auf dem Konto, da lag eine Minute dazwischen. Also das ist ja dann zwei, drei Tage später erst. Ja. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber da drücken wir dir natürlich die Daumen, dass sich das positiv für dich klärt. Ansonsten gehst du nur noch zu McDonald's. Ansonsten kannst du Burger King ja schreiben. Fahre ich nie wieder in die Schweiz. Ja. Dann löse ich alle meine Konten dort auf. Von wegen, die Schweiz ist schön. Ja. Ja. Ich hatte erzählt, dass in dem Burger King die Gelddosen zum Geld sammeln, die haben keinen Deckel. Kann man reingreifen? Ja. Ist er? Ja, dann machst du es doch nächstes Mal, bis du 66 Euro zusammen hast. Ich will ja nur 30 Euro. Ach so, okay, ja, stimmt, die Hälfte, ja. Es ist wirklich so, an jeder Kasse stand diese durchsichtige Plastikbox und ohne Deckel, ohne Scheiß, ohne das Deckel. Ist, weil die Schweizer Vertrauen haben. Ja, also, erstaunlich. In Deutschland wären die schon leer um 9.05 Uhr. Ja. Dann musst du das Geld ankleben. Ach so, ja. Nee. Zu den Preisen bei Burger King kostet ein Happy Meal tatsächlich 8 Euro. Ich war ehrlich gesagt ewig nicht bei Burger King. Ja. Also ich war auf Gibraltar ja auch im Burger King, da hat das Happy Meal, Happy Meal ist ja falsch im Burger King, das Kids Junior. Du bringst gerade die Ketten durcheinander, sieht man. Die Kindertüte, pass auf, also ich war in so einem Fastfood-Laden und die Kindertüte. Die Kindertüte mit den Kindern drin, ja. Auf Gibraltar waren es 5 Euro und da musste ich mir sagen, dass ich kenne die Preise auch nicht, dass es auch teuer ist. Und 8 Euro ist dann schon fett. Und der Kurs übrigens Schweizer Franken Euro fast 1:1. Mhm. Ja, krass. Ja. Bitter, bitter. Bittere Urlaubserfahrung. Naja, ich sag mal so, es hat jetzt, es klingt jetzt blöd. Du würdest dich freuen, wenn du es wiederkriegst. Aber es wäre schon schön, wenn ich es wiederbekomme. Ja. Guck mal, dafür könntest du deiner Freundin zum Beispiel einen großen Blumenstrauß kaufen. Ja, oder mir selber. Oder so, ja. Ne? Ja, so ist das. Ich würde sagen, wir probieren es nochmal in unserer Location, damit ihr endlich auch die Auflösung habt, wo wir eigentlich hin wollten. Genau, und wenn nicht, stellen wir uns einfach einen Eingang und machen es von dort. Ja, oder alternativ wäre, René spielt noch ein bisschen Musik im U-Bahnhof. Aber vielleicht, um noch ein bisschen Zeit zu schinden, eine Beobachtung, die ich neulich gemacht habe, die ich sehr interessant fand. Und zwar habe ich in der S-Bahn oder in der U-Bahn eine taubstumme Frau telefonieren sehen. Eine taubstumme Frau telefonieren sehen? Ja, die hat bestimmt irgendwie durch Klopfen oder so. Nee, Videotelefon. Ach so, und ja, Skype so, oder so, ja. Ja, und dann dachte ich so, wie geil ist das denn, dass wir in einer Zeit leben, in der ein taubstummer Mensch Fernkommunikation machen kann. Und das hat Ein Riesenvorteil der modernen Technik. Definitiv. Ja. Definitiv. Ja. Das ist krass. Also da merkt man mal wieder, es gibt so wenig Gründe zu meckern. Mhm. Ne? Ich habe, ist schon ewig her, ich habe mal ein taubstummes Pärchen auch in der Bahn gesehen mit einem Baby. Ja. Und das Baby hat aber nicht geschrien, weil es nicht schreien konnte, weil es ja taubstumm war. Ach so, war es auch taubstumm? Ja. Wurde vererbt anscheinend. Ich hab, Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe neulich eine Doku gesehen über einen jungen Mann, der auch bei das Supertalent RTL seit 1 nicht geguckt. RTL war, natürlich, dass du das nicht weißt. Gesungen hat und der war auch Kind von 2 Taubstummen. Aha, okay. Genau. Und der konnte halt, und das ist halt auch so ein bisschen seltsam, ne, dass ein Sänger taubstumme Eltern hat. Also, dass er genau das macht, ne? Also, was die Gesang nicht können, ja. Von Stimme und Gehör. Ja, ja. Und ja, das fand ich auch sehr interessant. Ja, gibt ja die unterschiedlichsten Ursachen, warum das so ist. Ne? Ja. Gut, finde ich die Story aber auch losgeworden. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Unsere Location zu finden. Wir machen einen kurzen Break und sind gleich wieder da für euch. Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind zurück. Wenn Stefan technisch alles richtig gemacht hat, dann bin ich auch wieder auf dem Ohr, auf dem ich vor dem letzten Stopp war. Ja, ansonsten dreht einfach die Ohrstöpsel an. Oder wenn es euch nicht juckt, dann ja. Genau. Seitenwechsel. Und ihr merkt, es ist eine ganz andere Atmosphäre. Absolut, genau. Erstmal ja. Prost, Stefan. Prost, danke für die Einladung. Ja, gern geschehen. Gin Tonic. Ohne Tonic, ohne Gin. Ja, mit Cola. Ja, genau. Aber lecker. Genau, weil Stefan sagte mir gleich, als ich zur Bar ging, dass kein Alkohol erlaubt ist mit der Arbeitszeit. Sowieso. Wir haben ja die Berufsgenossenschaft hinter uns. Aber diese Regel werden wir noch ändern. Ich werde die entsprechende Passage im Vertrag dann mal schwärzen. Die hat nie existiert. So, jetzt kurz zu der Location, wo wir sind. Also wir sitzen in einem, wie man es vielleicht schon hört, in einem Biergarten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das sieht ja nicht aus wie ein klassischer Biergarten. Sondern eher wie, wir sitzen ja im Bierbecken, ist ja auch egal. James Schoon, das ist das James Schoon, in dem wir hier sind. Das befindet sich auch an der Karl-Marx-Allee und an einem sehr interessanten anderen Spot der Karl-Marx-Allee, und zwar am Computerspielmuseum. Straße der Pariser Kommune, Ecke Straße der Pariser Kommune. Das ist die Straße hier hinter uns quasi. Sagt man Kommune? Kommune. Französisch. Keine Ahnung. Straße der Pariser Kommune. Genau, so sagen wir hier. Und das Computerspielmuseum ist sehr empfehlenswert. Ja. Ich war schon einige Male da gewesen. Es gibt sogar ein Video im Internet, das können wir gerne mal verlinken. Sehr gut. Ich hatte nämlich schon mal mit Erlaubnis des Computerspielmuseums ein paar Aufnahmen dort gemacht und einen Clip daraus gemacht. Schön. Genau. Und was ich da am coolsten finde im Computerspielmuseum, weswegen ich das so empfehlen kann, ist, du hast so einen Bereich, der wie so eine Spielhalle ist, ja. Und da kannst du dann wirklich an alten Automaten daddeln, ne? So also ohne früher. Geld, ja. Und du hast die Atmosphäre ist halt so, das ist eng mit vielen Spiegeln, Ventilator oben an der Decke, diese Geräusche aus allen Ecken, ja? So wirklich, wirklich cool. Und ansonsten kann man sich natürlich im Computerspielmuseum die Geschichte des Videospiels ein bisschen nahe bringen, die Geräte von Anno Dunemals, genau. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie im Computerspielmuseum. Das ist wirklich eine Enttäuschung, aber das kannst du für alles noch nachlegen. Ja, genau. Also man muss dazu sagen, diese Geräte sind ja auch wieder am Kommen, so retro. Ne? Mein Kollege hatte neulich einen Gameboy mitgebracht und war total stolz, hat ihn überall rumgezeigt. Und allein schon die Musik dazu, das waren Erinnerungen an die alten Zeiten. Ich glaube, das ist auch der Grund. So ein Spielzeug erlebt ja auch immer zweimal ein Hoch. Einmal in der Zeit, wo man Kind ist, und dann eben so 20, 30 Jahre später, genau, als Erwachsener. Wenn man erwachsen ist. Ja. Das ist ja keine Seltenheit. Genau. Und weil du gerade sagst, Retro ist wieder in. Ja. Wir haben heute in der Firma einem Kollegen, der uns leider verlassen wird, ein Raspberry Pi geschenkt mit einem Nintendo-Gehäuse und Controller dazu. Okay. Ein Raspberry Pi ist so eine kleine Computerplatine. Die Himbeere. Genau, und diese Computerplatine kann man bespielen mit irgendeinem Betriebssystem. Und in dem Fall könnte man da zum Beispiel eine Emulation für Super Nintendo nehmen. Und dann hast du, wenn du das alles so zusammenbaust, eine winzige Nintendo-Konsole, die in die Hosentasche passt. Mit den ganzen alten Spielen. Die du dann eben deinen Fernseher anschließen kannst über HDMI und kannst die ganzen alten Spiele spielen. Also, das hatten wir auch mal in der alten Firma, genau. Ja. Ja. Kurz noch zum Computerspielemuseum. Ich bin mit Stefan gerade vorher das mal abgelaufen, als die Location hier dicht war. Und da ist ein Mosaik an der Wand zu entdecken. Ah ja, genau. Das Ding ist, dieses Mosaik ist ja ziemlich weit reingesetzt und für die von der Straße aus gar nicht zugänglich. Ne? Ja, wir werden es gleich mal fotografieren für unseren Blog, ja, für unser Instagram-Account. Wir haben gar keinen Blog. Ja, Blogs heißen heute Instagram. Achso. Ist tatsächlich so, wir haben auch Bewerbungen von Instagrammern, die dann auch schreiben, ja, ich habe einen Blog auf Instagram und möchte gerne mit euch zusammenarbeiten. Ja, ein bisschen komisch für uns Opa-Blogger, damit groß geworden sind. Genau. Aber egal. Die klassischen Blogs, die sterben. Also wir werden auf unseren Instagram-Blog eventuell ein Bild posten. Genau. Und dieses Mosaik gibt einen Hinweis darauf, dass da irgendwas gewesen sein muss, weil es ist ja nicht umsonst so weit, also sonst wäre es ja nicht, es ist halt komisch, dass es so weit reingesetzt da was gibt. Ich dachte erst, es ist Russisch, aber du hast mich korrigiert, es ist Polnisch. Genau, und zwar war die Location, das Computerspielmuseum, ursprünglich das Café Warschau. Ja, dann muss es ja Polnisch sein. Genau, und zwar, das war ein Café gewesen, ein Nationalitätencafé, was wohl in der DDR zur Völkerverständigung aufgebaut wurde, um dem DDR-Bürger die befreundeten Nationen nahezubringen und deren ihre Spezialitäten. Und das Café, das ist über zwei Etagen, ich weiß nicht, ob du oben... du hast es gesehen, ich hatte dich ja darauf aufmerksam gemacht. Oben ist noch eine Terrasse. Also das Café hat die obere Terrasse und eben unten die Terrasse, die jetzt nicht mehr so wirklich als Terrasse erkennbar ist. Und in dieses Café haben 400 Leute gepasst und draußen konnten 200 Leute bedient werden. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und das hier, wo wir sitzen, das ist James Schuhn. Das ist das wurde als Strand, als Strandcafé gebaut, also auch zu DDR-Zeiten noch, ich weiß leider nicht in welchem Jahr. Und hier soll Sand von der Insel Usedom, vom Strand der Insel Usedom genutzt worden sein. Und wenn man hier guckt, ich weiß nicht, ob dieser Sand, der hier tatsächlich noch zu sehen ist, ob das tatsächlich noch original Usedom-Sand ist. Ja. Also, aber wenn es so gesagt wurde, würde es schon so stimmen. Ein Gartenrestaurant. Ja. Und auf der anderen Straßenseite, wo ich dich darauf hingewiesen habe, was jetzt ein Steakhouse ist, das war das Café, das war das Haus Budapest, glaube ich. Ja. Und das ist heute ein Steakhouse. Und ein Stück weiter kam das Café Moskau. Und richtig, ein Stückchen weiter kam das Café Moskau. Ja. Und die Konzepte all dieser Häuser, also es gibt noch andere, es gibt noch das Haus Bukarest und das Restaurant Praha. Und da merkt man schon die Internationalität der sozialistischen Freunde. Genau, also das Ziel war halt wirklich zu sagen, guck mal, was unsere befreundeten Nationen so an Spezialitäten haben. Genau. Und das war wohl sehr beliebt, auch unter Westberlinern. Mhm. Und ich habe gelesen, dass 1954, zu Weihnachten, ich glaube 1954, Weihnachten 54, gab es in der DDR ein Einkaufsverbot für Westberliner. Aha, weil die alles weggekauft haben? Ja, richtig, weil die dann hier zugeschlagen haben, einfach Sachen halt für die DDR-Bürger zu lassen. Also auch ein sehr sozialer Ansatz. Ne? Da wird ja der Begriff Sozialismus mal wirklich... mehr als gelebt, ja. Ja. Und das beinhaltete auch ein Restaurantverbot. Ah, okay. Ja. Die durften nicht mal essen gehen hier? Genau. Wahnsinn. Ein Gaststättenverbot. Ja. Und in diesem Zusammenhang war dann auch, wurden im Café Warschau dann ganz viele Mitarbeiter entlassen, weil so erschwinglich war es dann doch nicht. Da kamen dann doch nicht mehr so viele hin. Und dann kamen offenbar keine Gäste mehr. Okay, interessant. Ich habe was gelesen von, aber da habe ich mich jetzt nicht weiter informiert, Preisklasse S war das gewesen. Das ist schon so die höhere Preisklasse. Okay, die S-Klasse. Also offenbar gab es Preisklassen oder Preisklassifizierungen für Dinge. Ja. Das ist sehr interessant, ne? Also ich habe neulich einen Bericht auch im Fernsehen über diese Karl-Marx-Allee gesehen und naja, so ein bisschen schläft das jetzt ein hier, ne? Also die Gastronomie wird immer weniger. Ja. Ein großer Teil der Karl-Marx-Allee Richtung Alexanderplatz wird auch umgebaut, straßentechnisch. Ja, ne? Radfahrer ausgebaut. Genau, das hat mit dem neuen Mobilitätsgesetz zu tun, das wendet man gleich an. Wobei man aber sagen muss, hier macht es ja Sinn, die Straße ist breit genug. Es wird weiterhin zwei Spuren pro Richtung geben und dann eine Radspur pro Richtung. Und so in dem Bereich, wir haben ja schon gesagt, Café Moskau und so, das ist alles zu. Ja. Ne? Leider sind, also wenn man hier die Straße hochgeht Richtung Osten, dann hat man auf der linken Seite der Karl-Marx-Allee noch das Kosmos, ein ehemaliges Kino. Heute oder jetzt eine Location für Events, also sind Messen oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, Seminare? Also Gastronomie ist schon in Richtung Osten noch ein bisschen da. Also gerade Cafés, kleinere Cafés. Ja. Hier gibt es das Café Sibylle. Ja, Café Sibylle kenne ich auch. Und in diesem Café ist dann auch nochmal der Karl-Marx-Allee gewidmet. Mhm. Da kann man sich in der Dauerausstellung auch über diese Straße nochmal informieren. Also ich finde schon gut, wie das hier so auch am Leben gehalten wird, dieser Informationsgehalt. Ein schöner Eisladen, so ein Eiscafé ist Richtung Strausberger Platz auf der anderen Seite. Ja. Da war ich auch schon, das ist auch ganz nett. Da gehen immer, weil ja hier, ich glaube, am Strausberger Platz ist irgendwie auch so eine Kita. Und da sieht man öfter im Sommer dann, wenn die alle abgeholt werden, die Kinder, rennen die erstmal alle in die Eisdiele. Über die Kasse da. Ja, ist so gut. Also ich muss schon sagen, dafür, dass dieser Teil vom Friedrichshain eigentlich relativ blöd liegt, also der liegt nicht so zentral, der liegt hier irgendwie zwischen... Ist das hier noch Friedrichshain oder das Mitte? Das ist noch Friedrichshain. Das ist aber Mitte beginnt, glaube ich, hinter dem Strausberger Platz. Ne? Das kann sein, dass hier... Also das ist eigentlich nicht so eine attraktive und auch nicht so eine kultige Gegend wie das richtige Friedrichshain. Ja, okay. Aber es gibt halt auch noch eine Menge her. Also hier sind ziemlich viele Wohnhäuser, ziemlich viele Büros. Ne? Genau. Ja. Also eigentlich eine schöne Ecke... Also eine interessante Ecke. Ja. Und dieser Ort hier, das stimmt schon, deswegen hatte ich es auch ausgesucht, ist in diesem ganzen Trubel halt dann auch irgendwie wie so eine kleine Insel. Also wie so eine Ruheinsel jetzt nicht, aber... Na, heute nicht. Heute ist es ganz ruhiger. Ja, aber auch den Straßen. Du hast die Straße, hörst du auch, aber du hast hier visuell, dadurch, dass es hier mit Bäumen ziemlich eingewachsen ist, das ist schon ganz cool. Bisschen von der Straße getrennt. Und abends hast du hier diese Beleuchtung. Das ist auch richtig cool, wenn es dann dunkel wird. Und dann chillig. Nur diese Bälle hier, Ikea-Papierbälle hier in der Luft baumeln. Ja. Ja, du kannst hier super essen. Es gibt Burger. Also ich will jetzt keine Werbung für den Schuh machen. Das ist machst sicherlich, du aber gerade. Mache ich gerade. Aber nicht... Ich wette, Werbung, du hast die Cola alle, gar nicht bezahlt. Ich habe eine Webadresse über den Tisch erreicht. Nee, das hast du sicherlich in anderen Cafés, die hier so gelegen sind, oder ähnlich, auch in anderen Ländern, in anderen Städten hast du das genauso. Und du bist hier öfter, ja, oder? Ich bin hier tatsächlich schon öfter gewesen. 2017 war so mein James Zoom-Jahr. Ah, okay. Es war quasi so für mich der einzige Zufluchtsort, deswegen bin ich hier auch, verbinde ich halt auch sehr viele emotionale Dinge mit diesem Ort. Und was halt hier auch, guck mal, diese Holzcouchen, also so, sehen aus wie Himmelbetten, die hier auch rumstehen. Da drüben, die haben Kissen aufliegen, ne? Also man kann das sich hier richtig gemütlich machen. Ja. Man kann sich hier Spiele ausleihen. Echt? Ja, Spieleabend machen. Bitte ärgere dich nicht ausleihen. Also gar nicht so schlecht, gerade im Sommer, wenn es noch schon lange hell ist und noch also recht warm. Also man sitzt immer viel zu viel zu Hause rum. Ich nicht. Nee. Ja, das finde ich auch gut an dir, dass du viel unterwegs bist. Ja. Prost. Daraufhin. Prost daran. Ja. Genau, ach übrigens, hier fuhr gerade eine Wespe rum. Ja. Jetzt hatte ich, da fiel mir gerade ein, habe ich schon von dem guten Trick erzählt, wie man Wespen wegbekommt? Na, einfach in die Hände klatschen. Nee, viel besser. Du nimmst so eine Sprühe, so eine Wassernebelsprühe-Dingens und sprühst die damit an. Die denken, es regnet und dann verziehen sie und sich. Und es funktioniert so hervorragend. Ja? Also, seit ich diesen Trick kenne, sitze ich so entspannt zu Hause auf dem Balkon und frühstücke draußen. Muss ehrlich, wirklich, das kommt und dann sofort sind sie weg. Ja, die pfeifen gleich die anderen zusammen, hey, geht weg, es regnet. Ne? Ja. Was ich sagen muss, mit Wespen habe ich eigentlich diesen Sommer nicht so viele Probleme, toi toi toi. Ja, die Mücken sind ganz schön ätzend abends. Echt? Gerade wenn du irgendwie spät abends noch nach Hause kommst, an der Haltestelle auf dem Bus wartest oder so und dann wirst du da den Mücken... Stimmt, das ist mir aber mal wirklich bei dir so in der Nähe. Ausgesetzt. Ja, wir haben ja auch viel Gewässer. Kann ich mich entsinnen, da habe ich gestanden und da kannst du gar nicht mehr gut bestehen. Genau. Das ist schlimmer als an einem See, wirklich. Ja. Also das fand ich... Wespentechnisch sind wir gut ausgestattet, dürften eigentlich keine anderen Wespen haben. Wir haben nämlich ein Nest auf dem Balkon. Ach, ein Wespennetz. Aber von so friedlichen Wespen. Okay, habt da mit denen gesprochen. Wirklich. Ja? Nee, so okay. Irgendwelche... Bio-Wespen. Bio-Wespen. Ich weiß nicht mehr, wie diese Wespenart heißt. Die bauen nicht so einen Kokon, also nicht so eine Kugel, sondern die leben in Kolonien von 20 bis 30 Stück und wohnen so in irgendwelchen Ritzen und Rillen. Okay. Ja. Und wir haben noch eine andere Wespenkolonie bei uns auf dem Balkon, und zwar Töpferwespen. Was ist das denn? Die bauen an unseren Sonnenschirm, bauen die aus Lehm kleine Tongefäße. Das sieht wirklich aus wie ein kleiner Tonkrug mit Rüssel, also mit Hals. Echt? In Miniatur? Ja, und da legen die Eier rein. Damit die nächste Generation dann... Und die sind sogar total friedlich. Also echt? die greifen nur Schmetterlingsraupen an, den Rest lassen die in Ruhe. Okay. Wenn man mal ein Auge aufhält und irgendwo eine Wespe fliegen sieht, muss man mal schauen, das sind die mit den langen, runterhängenden Beinen. Ach also so. Relativ gut zu erkennen, auch im Flug, die haben so lang baumelnde Beine. Okay. Ja. Absolut. Kannst du das mal fotografieren? Absolut harmlos. Musst du mal ein paar Fotos machen. Und neulich haben wir einen Sonnenschirm aufgemacht und da war das Ding voll. Wir waren ja 2 Wochen nicht da. Da haben die sich in den 2 Wochen das als Übernachtungslager genommen. Genau. Ja, cool. Ja, und völlig entspannt kann man dann eben so ein Ding aufmachen, braucht keine Panik kriegen. Ja. Die tun einem null. Aber das heißt, die musst du da auch lassen, weil Wespen sind doch unter Naturschutz, oder? Achso, nein. Sowieso. Sowieso, ja. Nee, also wir haben mit den Nestern, dadurch, dass wir wissen, dass sie friedlich sind, auch überhaupt kein Problem. Ja, cool. Ja. Kannte ich so noch nicht, ehrlich gesagt. Meistens kriegen die Leute ja Panik. Meistens beim Essen oder so, wenn dann die Wespe hier ankommt. Man kriegt als großer, starker Mensch sowieso viel zu häufig Panik vor irgendwelchen Spinnen oder Käfern. Es gibt ja Leute, die haben Panik und es gibt Leute, die haben Panik. Also es gibt Leute, die tanzen dann regelrecht am Tisch, wenn da eine Wespe kommt. Aber das macht es natürlich auch nicht besser. Es schadet nur den anderen dann. Ja. Da gibt es so einen Witz. Da gibt es so einen Witz, da sagt eine Mückenmutter zu ihrem Mückenkind, oh, du kannst ja schon richtig gut fliegen. Und da sagt das Mückenkind, ja, die Leute da drüben haben auch schon die ganze Zeit geklatscht. Mhm. Ihr versteht ja. Ja, also ich muss sagen, es war der erste Witz in 13 Folgen der Staffel, der auch gut dargestellt wurde von dir. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich zum Ende jeder Folge einen Witz erzähle. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ja, wir können da heute auch mit starten. So, dann würde ich sagen, beenden wir den. James June, ja. Ich finde es ja sehr chillig, muss ich sagen. Ist ein bisschen laut im Moment. Ne? Aber das ist ja so diese Party-Atmosphäre. Und das ist, macht ja so einen Podcast aus. Auf jeden Fall. Ja, gut. Hast du noch ein Thema? Achso, WhatsApp? Ja, du wolltest noch was zu WhatsApp sagen. Genau, und zwar... Was ist das? WhatsApp. Ich habe versucht, WhatsApp mal auf eine sehr intelligente Weise zu nutzen. Man schickt sich ja normalerweise nur irgendwelche blöden GIFs oder irgendwelche YouTube-Videos. Das kommt drauf an, was man für Freunde hat. Ja. Also ich bin froh, dass nicht reagieren darauf dazu geführt hat, dass ich sowas nicht kriege. Also ja, diese sehr blöden gut. Sprüche. Ja, genau. Wenn ich sowas lesen will, gehe ich zu Facebook. Ja. Ja. Ja. Und zwar habe ich... mit meinen beiden Kindern einen Motivationschat gemacht. Das heißt, wir haben einen Chat, wir haben gesagt, meine Tochter zum Beispiel, die möchte jetzt ein bisschen mehr lesen, ne? Und Kinder muss man ja mal ein bisschen anstoßen. Ja. Ne? Das heißt, wir haben einen Chat gemacht, in dem wir jetzt unsere Leseminuten dokumentieren. Ach echt? Und da motiviert man sich echt gegenseitig. Also, okay, was ist das denn? Viel. Wie, dann schreibt sie rein, 80 Minuten gelesen. Genau. Okay, und auch was gelesen? Also vorneweg überlegt man, okay, wie viel könnte man schaffen, ne? Baut sich ein Ziel auf und als gemeinsames Ziel, dass man sagt, komm, wir lesen diesen Monat zusammengenommen, 10 Stunden so, oder so. Okay, ne? Und dann dokumentiert jeder seine Leseminuten und dann ist es so eine kleine Challenge, ne? Und dann rechnet man die zusammen und guckt, ob man das Ziel erreicht hat. Ne? Okay. Und dieser Chat, allein die Existenz des Chats sorgt halt dafür, also zumindest geht es mir so, ne? Dass man sagt, oh, ich will mal da noch irgendwas reinhauen und außerdem sieht man diesen Chat in der Liste mal nach unten wandern und immer wenn der zu weit unten ist, habe ich das Bedürfnis, da wieder was reinzuhauen. Aber du weißt schon, dass du die Chats anpinnen kannst, damit die immer oben bleiben. Das ist ja auch eine gute Idee. Ja, so kann man das umgehen. Mit meinem Sohn habe ich das Ganze für Liegestütze, ne, und echt? Ein bisschen sportliche Betätigung. Wow. Ne, und cool. Das funktioniert halt wirklich richtig gut, weil man dann wirklich sagt, also man hat so irgendwie noch eine Aufgabe zu erfüllen und man sieht das halt immer, wenn man in diesen Chat reinguckt. Ne? Heute hat er nichts gemacht. Nee, dass man auch selber daran erinnert wird, ach Mensch, hier. Ja. Also weil man verliert der Ziele immer viel zu oft aus dem Auge. Ja, man verbringt auch viel zu viel Zeit bei WhatsApp. Ja. Sowieso. Und so hat man es dort gegenwärtig. Ja, funktioniert ganz gut. Ja, cool. Coole Idee. Es ist ja so wie so eine Art, es gibt ja Apps, die so eine Art Belohnungssystem machen. Ne? Ja. Also du nimmst dir irgendwas vor und wenn du das erfüllst, dann kannst du dir irgendwas Gutes tun oder so. Ja, da kann ich empfehlen, Habitica. Aha. Haben wir ja schon mal drüber Gesundheit? Gesprochen. Habitica ist eine App, also ist eine Web-App, das heißt, man braucht nicht mal ein Handy dazu, man kann es auch am Rechner machen. Ja. Und das läuft so, du bist ein... eine Figur, also entweder ein Zauberer oder ein Zwerg oder keine Ahnung was, ne? Also kannst du den Charakter aussuchen und dann legst du dir Aufgaben an Und diese Aufgaben bewertest du, ob das eine schwierige Aufgabe ist. Ne? Also, aus deiner Sicht dann. Genau, sozusagen. Aus deiner Sicht natürlich. Okay. Und weil eine schwierige Aufgabe gibt mehr Belohnung. Ne? Ja, klar. Und immer wenn du die Aufgabe erfüllst, kriegst du halt eine Belohnung in Form von Erfahrungspunkten, in Form von Münzen. Okay. Ne? Und dann eben manchmal kriegst du noch so irgendwie zufälliges Loot, also irgendwelche Beigaben. Ich glaube Eier. Daraus kannst du Tiere züchten. Ne? Also es ist eigentlich ein Spiel, ne? Aber dieses Spiel ist eingebettet, dich in der realen Welt dazu zu bewegen, Dinge zu erledigen. Ja. Und dann kannst du sagen, du legst dir Belohnung an und sagst dann zum Beispiel, eine Stunde Fernseh gucken kostet 10 Münzen. Okay. Und dann kannst du sagen, ich möchte Fernseh gucken und guckst, ob du so viele Münzen hast und dann bezahlst du diese Belohnung und kannst sie halt tun. Ja. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen die Aufmerksamkeit... Ja, es fokussiert so ein bisschen, ne? Letztendlich hängt das ja alles auch so ein bisschen mit Zeit- und Aufgabenmanagement zusammen, ne? Ja, und das in spielerischer Form zu erleben, ist doch eine tolle Sache. Ne? Ja, also man nutzt natürlich die technischen Hilfsmittel. Letztendlich könnte man, also ja, es liegt halt auch an der technisierten Zeit, ne? Ja. Also du kannst es ja theoretisch auch ohne diese Technik schaffen. Könntest du auch machen, genau. Ja. Aber da muss man auch sagen, die technischen Mittel erleichtern das halt auch massiv. Auf jeden Fall, die erinnern dich auch daran. Es gibt dafür auch einen Namen, und zwar Gamification. Mhm. Und das finde ich ein super Ansatz. Ja. Dieser Ansatz versucht ja auch immer mehr in ernsthafte Lebensbereiche reinzukommen. Ja. Ich habe eine Lidl-App. Und, diese Lidl Plus App oder was? Genau, diese Kunden-App. Ja. Genau, und die haben jetzt im letzten Update eingeführt, dass ich sehe, wie, also ich kriege einen Rubbel los, das ist schon mal Gamification, okay. Ganz klar. Das heißt, ich werde belohnt, wenn ich einen Einkauf mache, mit einem Rubbel los und dahinter steckt dann ein Discount, also hier ein Rabatt für irgendwas. Ein digitales Rubbel los. Genau. Und jetzt haben sie es. Machst du auch mit einer Münze auf deiner Handy? Nee, das mache ich immer mit dem Finger, klar. Okay, verstehe. Und das haben sie jetzt erweitert, dass man sieht, sie haben jetzt so Stufen eingeführt, so eine Zielfahnen, die umsatzabhängig sind. Okay. Und wenn ich diese Stufe erreiche, dann kann ich einen kostenlosen Artikel aus dem Lidl mitnehmen. Ah, okay. Und das ist ganz klar Gamification. Ich sehe also meinen Fortschritt, ich sehe, wie lange es noch dahin und ich habe dann eine Belohnung. Ja, und du bleibst natürlich da dran. Ja, und es ist total komisch, Gamification in der echten Welt zu haben. Also, dass Lidl jetzt mit mir spielt quasi. Aber eigentlich sind die doch da eines der Ersten, die das so machen, oder? Also, es gibt natürlich viele Kunden-Apps, aber... Ja. Also, die Lidl-App ist auch, die Lidl Plus-App ist in Berlin prototypmäßig unterwegs dieses Jahr. Und soll in den nächsten Jahren ausgerollt werden in andere deutsche Städte. Okay. Ja. Und wie ist es dann? An der Kasse hältst du dann dein Handy an den Scanner oder also was, so ein Strichcode? Genau, also das ist das Einzige, was jetzt ein bisschen blöd ist. Du musst immer mit dem Handy in der Hand, stehst du an der Kasse. Ja, du musst immer dabei haben auch. Ja, richtig, musst du immer dabei haben. Aber was cool ist, also du ja an der Kasse registrierst du dich dann quasi. Ja. Das ist wirklich einfach, du gibst nur dein Handy hoch, büpp, machst einmal. Ach so. Ja, also es ist nicht wie am Flughafen, wo das ist waagrecht, sondern du hältst es ganz normal. Und was ich cool finde, ist, dass du deine kompletten Kassenbons digital hast, genau. Ja. Das heißt, du brauchst den Kassenbon dir gar nicht geben lassen, ne? Du hast den kompletten Kassenbon. Ja, René zeigt es gerade, das sieht wie ein echter Kassenbon aus. Das ist auch der original Kassenbon, also der ist bis ins Detail so aufgebaut. Wie ist es? Du hältst es ran, dann scannt die deine Artikel durch und sofort ist der Kassenbon dann bei dir. Das dauert ein bisschen. Achso, das dauert, aber das sind manchmal 5 Minuten. Ich habe aber schon gehabt, dass es irgendwie sofort synchronisiert, 2-3 Stunden dauert. Ja. Also eine Echtzeit-App. Und du siehst, weil ich diese App benutze, kriege ich auf bestimmte Artikel. Auf bestimmte Artikel kaufe ich günstiger. Ja, cool. Also, zum Beispiel hier irgendwie Kekse, die kosteten statt 1,19 Euro dann 60 Cent weniger. Ja. Nur weil ich diese App benutze. Nicht und dann gibt es halt auch Bons, die ich aktivieren kann. Ja, so mal hier siehst du, wie mein Fortschritt ist bis zum nächsten. Und ich habe einen Rubbel los, da wollen wir mal kurz gucken. Ja, warte, ich hole mal meinen Schlüssel raus. Und ich rubbel. Ach, das ist ja süß. Und ich kriege Apfelsaft für 25% weniger. Cool. 7 Tage ist der gültig, 25%. Ja. Also das Coole ist, dass du zum Teil dann Markenartikel tatsächlich zu dem Preis bekommst für die Eigenmarken. Also eine coole Idee, weil ich habe ja immer das Problem, also man kennt es ja, ne? Du zahlst, mittlerweile hältst du ja nur noch deine Karte ran. Ja, Weil ich weiß gar nicht, was du bezahlt hast, ne? Naja, dann kommt immer die Frage, Kassenbon ja oder nein? Ja. Ne? Und da ist sowas natürlich super. Also passt ja auch zum Thema Nachhaltigkeit wieder. Genau, also auch dazu haben wir einen Podcast gemacht, wer sich da nochmal reinhören möchte. Aber genau, also wenn das der Ansatz ist, um nachhaltig zu sein, finde ich das auch eine super Sache. Aber du musst mal kurz den Krankenwagen vorbeifahren. So hört sich ein Krankenwagen in Berlin an. Da kommt er. Ja, aber wie gesagt, ich finde das echt cool. Und letztendlich, die Technik geht ja weiter. Ne? Wie sieht es da mit der Sicherheit aus? Oder so normal, so bräuchtest du ja nur in den Supermarkt reingehen und die wüssten sofort, du bist da. Das würde ja schon reichen. Ne? Ja. Und irgendwann sagt er dir vielleicht, René, du hast sonst immer in 4 von 5 Einkäufen Tebos gekauft. Hast also du ich heute glaube, in diese Richtung geht das auch ganz klar. Weil, wer von euch die App Bring kennt, das ist so eine Einkaufs-App, mit der man seinen Einkaufszettel machen kann und dann mit kollaborieren. Genau, mit dem man dann mit, das macht Sinn, wenn man mit mehr Familien-Einkaufszettel, genau. Und da ist es so, dass der dir tatsächlich sagt, was du eigentlich jetzt wieder holen was du bräuchtest, ja, genau. Also der, deine der Gewohnheiten. Erkennt den, genau, der erkennt den Rhythmus. Ja. Natürlich hängt dahinter, das muss auch ganz klar sagen, immer die Auswertung von Daten. Ne? Bei der App Bring ist es auch so, dass da mittlerweile, ich glaube, Edeka hintersteckt mit seinem Dienst Bringmeister. Okay, ach deswegen, ja. Ja, das, da wird dir, wenn ich meinen Einkaufszettel mache, steht da drunter dann hier, wenn du das bei Edeka kaufst, kannst du 10% sparen. Oder so. Natürlich, die ist also natürlich kostenlos auch, wahrscheinlich auch. Ne? Und genau. Natürlich hat jede kostenlose App schon manchmal irgendwelche Hintergedanken und die also Leute die sozusagen. Die Payback-Karte, die ist ja, ist das, ja auch nichts anderes, das undigitale Pendant dazu eigentlich, die macht das schon seit Jahren. Ne? Ja. Da geht es wirklich darum, auszuwerten, genau. Was die Leute kaufen, was sie zusammen kaufen. Und das führt letztendlich auch dazu, dass die Regale halt so gefüllt sind, wie sie heutzutage gefüllt sind. Ne? Ja, weil man sich ja den Kunden anpasst. Ja. Genau. Ne? Ja, also sollte man sich bewusst sein, dass man seine Daten da natürlich auch für hergibt. Ja. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn das für mich einen großen Nutzen hat, dann das muss man abwägen. Ich da gerne mit. Ja. Ne? Und wer das nicht möchte, der kann es das. Ja, ich traue dir auch zu, dass du so sensibilisiert bist, dass du mit deinen Daten umgehen kannst. Ne? Ja, aber es gibt ja da verschiedene Meinungen. Es gibt halt Leute, die das total verteufeln, genau. Die dann immer denken, dass viele Leuten gar nicht bewusst ist, dass mit den Daten was gemacht wird und dann sich so hinstellen, als hätten sie das irgendwie das Wissen. Ja. Ne? Wären sie die Wissenden. Ne? Ja, klar. Und natürlich ist es auch so, sollte man mit seinen Daten nicht leichtfertig umgehen. Genau, genau. Ja. Deswegen kaufe ich gelegentlich auch Sachen, die ich gar nicht haben will, die ich dann direkt wegwerfe. Ah, um die zu täuschen, um die zu täuschen, genau. Ich suche auch regelmäßig bei Google nach Zeug, was mich gar nicht interessiert. Ja, richtig. Ja, cool. Ist schon eine, vielleicht auch ein bisschen eine schwierige Zeit. Also man muss da schon so Meta-Entscheidungen treffen, die gar nicht so offensichtlich sind. Ne? Also die Grundidee ist natürlich top, aber natürlich hat sowas Datensammelcharakter immer, ist immer etwas schwierig. Ne? Ja. Aber wie gesagt, so wie du berichtest, ist es ja für dich ein klarer Mehrwert. Und, für mich ist es definitiv ein Mehrwert, ja. Und du gehst wahrscheinlich viel lieber jetzt einkaufen. Ja, und das, wie du schon sagst, das führt halt auch zur Kundenbindung. Ne? Ja, das ist halt tatsächlich so, dass ich gehe zu verschiedenen Supermarktketten, ne? Aber dass ich dann zu manchen dann schon etwas weniger gehe. Etwas lieber gehe. Ach so, ja, okay. Ja, gut. Also klar, wenn du jetzt zum Beispiel Lidl nutzt, dann brauchst du natürlich auch viele Lidl. Eine Lidl-Filiale vor deiner Tür. Richtig. Ja. Oder du bist unterwegs und der sagt, ey René, hier, guck mal, da in die Ecke ist eine Filiale. Und er sagt, hier wird ein Lidl für dich eröffnet. Ja, genau. Du hast ja jetzt jeden Tag hier verbracht. Wir planen hier ein Lidl zu bauen. Nein. Ja, sehr, sehr interessante Erfahrung, die du da gemacht hast. Finde ich klasse. Und vielleicht kannst du ja auch davon noch ein paar Bilder posten. Das ist bestimmt... Wovon? Vom Lidl oder was? Ja gut, wir wissen ja, also, wie Lidl aussieht. Ist ja ein Standardgebäude in der Regel. Nein. Da war ich übrigens erstaunt, dass es Lidl sogar in Spanien gibt. Aber Aldi und so ist doch international. Ist ja auch überall, eben. Es ist nur so komisch, wenn du sowas... Funktioniert sowas die da auch? Nee, ist ja nur in Berlin testweise. Ja. Wenn du sowas Urdeutsches hast, das ist halt schon komisch. Ja, also da ist Lidl wirklich sehr innovativ, muss man mal sagen. Aber es gibt natürlich, jetzt müssen wir natürlich noch andere Supermärkte nennen, um... Kaisers, Kaufland. Kaisers gibt es ja nicht mehr. Tengelmann gibt es auch nicht mehr. Nee, Kaisers, Tengelmann. Nee, Rewe, Netto, Aldi, Aldi mehr. Nord, Aldi Süd, Norma. Netto. Ja. Wenn wir einen vergessen haben, dann... Der rote Netto und der schwarze Netto. Lasst uns das irgendwie eine Information zukommen, dann nennen wir den beim nächsten Mal. So ist es. Ja, ja, sehr interessant, René. Sehr interessant. Was sagt das Zeiteisen? Ich weiß es nicht. Du hast da die Zeit. Ich blicke mal kurz. Ja... Wir liegen gut in der Zeit. Ich habe vielleicht nur eine Sache, die ist aber eher privater Natur. Sollen wir das Mikro ausschalten? Hast du am 7.9. schon was vor? Am 7.9.? Es kommt drauf an, was du jetzt sagst. Ich ahne schon was. Du hattest mich gar nicht darauf hingewiesen, dass... nee, du ahnst falsch. Das kann ich schon mal sagen. Okay. Das hat nichts mit meinem Geburtstag zu tun, weil das deine Vermutung war. Ja. Nein. Mist, ey, ich hatte so dich, clever, wenn ich hatte dich in einem der vorangegangenen Podcasts schon mal angesprochen. Und zwar hatte ich, glaube ich, zu dir gesagt, wenn du das hinkriegst, diesen technischen Fehler zu lösen, dann gehen wir zusammen irgendwo hin. Und ich habe mich gewundert, dass du es noch nicht gefordert hast, weil ich glaube, du warst noch nie da gewesen und ich glaube, es könnte dich super interessieren. War es das U-Bahn-Museum? Nee, ich habe zu dir gesagt, dann gehen wir zusammen zum Fernsehen. Ach so, und, ja, das war, ich, stimmt, ich ja. Ich plane gerade, dass wir im September zusammen zum Fernsehen gehen. Am 7.9. Das wäre jetzt, ist jetzt für den Hörer ja irrelevant, aber... Ja. Mit unserem Mikro. Wir müssen mal gucken, ob wir da einen stillen Ort zum Aufzeichnen welches finden. Welches Fernsehen können, denn eigentlich? Natürlich, wir sind ja hier in Berlin. Ja. Und deswegen gehen wir zum RBB. Richtig, zum Rundfunk Berlin-Brandenburg. Genau. Weil wir wollen uns ja bloß nicht langweilen. Genau. Ne? Genau. Sehr cool. Ja, und vielleicht, wenn es die Zeit zulässt, inklusive Radio. Aha. Beim Radio mal vorbeigucken. Ja, das ist doch cool. Ja. 7.9. Genau. Okay. Also das ist jetzt, ich habe... Können die, wo sollen unsere Fans uns treffen? Mit Autogramm und so. Nein. Ach so, jetzt ist es, weil du es gerade sagst, das war ja eigentlich, warum wir über WhatsApp gesprochen haben. Da sind wir jetzt gerade von weggekommen. Ach so, dann machen wir noch nach. Also 7.9. geht klar, kriegen wir hin. Okay, gut. Geil. Also ich werde das alles in die Wege leiten. Ja. Ja. Und dann werden wir da zusammen in kommst der Sendezentrale. Ja, natürlich. Okay. Wir werden da zusammen gehen. Cool. Und wir müssen mal gucken, aufzeichnen, weiß ich nicht. Ich glaube, eine Stunde dort irgendwo. Wir gucken, dass wir Eindrücke sammeln können. Vielleicht, vielleicht packen wir das Mikrofon einfach mit ein. Na klar, vielleicht ergibt sich was. Kann man ein paar Teaser oder ein paar Clips drehen. Ich habe den Termin schon so gelegt, dass wir eventuell die Chance haben, auch in eine Sendung reinzukommen, in die Regie. Ein Live-Sendung. Ja, das hatte beim letzten Mal, wo ich da war, sehr gut geklappt. Echt? Ja. Okay. Hat dich nicht erzählt? Ich kann mich jetzt nicht so richtig erinnern. Ich kann vielleicht in einem anderen Podcast. Naja, ich kann mich an vor ganz vielen Jahren erinnern. So. Da waren wir zwei ja schon mal beim Fernsehen. Ach so? Ja, bei N24 damals. Auch echt? In der Regie haben wir zugeguckt. Oder war das TV Berlin? Ich glaube, bei N24 waren wir. Okay, unter den Quatsch hier in der Wallstraße. Genau, genau. Okay. Und bei TV Berlin waren wir auch mal. Da haben wir sogar eine Nachrichtensendung live in der Regie erlebt. Okay, ich kann mich nicht erinnern, dass ich... Ja, da waren wir. Okay, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich aber dran erinnern. Ja, also muss dazu sagen, für mich war es... Also ich habe wahrscheinlich an dem Tag für nicht gearbeitet. Für dich war es Routine. Ich habe wahrscheinlich nicht gearbeitet an dem Tag. Genau. Nee, war cool. Ja. Ich freue mich auf RBB, weil... Also es hat sich sehr viel geändert. Ja, natürlich. Es ist viel digitaler geworden. Ja. Genau. Weniger Leute wahrscheinlich. Und genau, ich hatte es beim letzten Mal hinbekommen, in die Regie zu kommen. Mhm. Es ist ja eigentlich verboten, in die Regie externe. Zu kommen. Gerade heutzutage ist ja Sicherheit wahrscheinlich auch nur. Ich hatte nur das Glück, ich bin in die Regie und da war nur ein Tonmensch und einer saß am Bildmischer. Ja. Und da habe ich gefragt, weil ich freundlich und höflich sein wollte und die Regisseurin fragen wollte, ob es okay ist, dass ich zugucke, hatte ich gefragt, wer macht denn heute Regie? Und da sagten die, ja, das macht die und die. Ne? Ja. Und dann bin ich zu der gegangen und sagte, wie sieht's denn aus? Ist es in Ordnung, wenn ich während der Sendung mit drin bin? Mhm. Und das Ding war, das war eine externe Mitarbeiterin. Das heißt, die wusste gar nicht. Nein, die wusste gar nicht, wer ich bin. Die wusste gar nicht, wer ich bin. Die hat gedacht, du gehörst und zum Sender. Und hat wahrscheinlich, weil ich so direkt gefragt habe, dass er verstanden, ob es für sie okay ist, dass ich da hospitiere oder was. Ja. Ne? So, ne? Und sagte dann, nee, ist kein Problem. Und, ja, ich ziehe mir noch ein T-Shirt an, wo RBB draufsteht und dann ist das doch in Ordnung. Die RBB-Fanmütze. Ja, genau. Ja? Genau. Nee, also das, wir gucken mal, dass wir da auf jeden Fall für euch was mitbringen. Ja. Hast du eigentlich schon mal Moderatoren vom RBB getroffen? Na, bestimmt auf dem Gang. Also. Nee, ich habe Anni Dunkelmann habe ich mal getroffen. Okay, ich kenne die alle nicht. Ja, Mann, bist denn du für ein Berliner? Ich hatte mir tatsächlich mal vorgenommen, eine RBB-Abendschau zu gucken. Ja. Das ist lokale Nachrichten. Nein, vorgenommen, das kommt jeden Abend. Ich habe sogar wegen dir geguckt. Ach, wegen mir? Weil du davon erzählt hattest. Ja. Ich habe es mir angeguckt online. Ja. Und ich fand es super interessant, weil es halt wirklich auf Berlin zugeschnitten ist. Und man informiert sich viel zu wenig regional, finde ich. Ja, klar. Und dadurch verpasst man dann eben auch so coole Orte wie der, an dem wir jetzt hier halt heute sind. Aber eine interessante Frage. Wie viel Prozent der Berliner gucken die Abendschau? Ja, wahrscheinlich wenig. Nee, das glaube ich auf keinen Fall. Glaubst du nicht? Nee, die Abendschau ist doch, ich glaube, der Großteil, den du fragst, die sagen sofort, ja, Abendschau, klar, kenne ich. Also den Großteil, den ich kenne, der hat nicht mal einen Fernseher. Ja gut, du hast ja auch keine richtigen Freunde. Nein. Aber der Großteil, mit dem ich zu tun habe, ja, sind unter 30. Ja, das ist diese Medien-Junkie-Generation wahrscheinlich. Nee, die haben halt Netflix. Ja klar, genau, Amazon, die haben andere Interessen. Ja. Nein, aber Abendschau. Auf jeden Fall nehme ich sie mir auf und dann gucke ich sie, weil man erfährt viel über Berlin. Ja? Also ich freue mich, 7.9. Da ist so eine tolle Moderatorin bei der Abendschau, so eine dunkelhaarige, die so über ein Kuckucksgespräch manchmal drin hat. Ja, die ist auch erst seit diesem Jahr da. Ja, die ist, ich finde die super cool. Ja, sehr locker. Ja, die hat immer so was Rotziges. Also sie passt so, also das sind ernsthafte Nachrichten, aber die hat so dieses Rotzige in der Stimme, so am Ende mal. Also das muss voll die Ulknudel auch sein privat. Vielleicht treffen wir sie ja. Das wäre natürlich cool, dann machen wir Fotos. Ja. Na? Genau. Aber cool, also geile Idee, 7.9. Was ist für ein Tag? Das ist ein Samstag. Ein Samstag, okay. Ja, kriegen wir. Und das wird auf den Nachmittag sein. Ja, kriegen wir schon. Weil Samstag ist halt wenig Live-Betrieb. Und also wir hätten noch die Möglichkeit, heute schon, ein anderes Wochenende zu gehen. Aber da wäre nur vormittags möglich. Mhm. Wir wollen ja auch schlafen. Ja. Und vormittags ist halt nichts. Ja, na gut, ja. Also vormittags könnten wir da wahrscheinlich tatsächlich im Computer. Studio, im Studio aufzeichnen, Studio. Ohne dass das jemanden stört. Ja, ne? Ja. Cool. Genau. Und mir fiel gerade noch irgendeine andere Sache ein. WhatsApp. WhatsApp, richtig. wo ich dich fragen wollte. Ach ja, in Berlin sind im Moment Führungen in der U5, U-Bahnhof Rathaus, Rotes Rathaus. Ja, kann man jetzt buchen. Also die Termine werden wahrscheinlich weg. Ja. Hast du Interesse daran, sowas mal anzugucken? Könnte man auf jeden Fall machen, ja. Ansonsten, also ich hatte Anfang August geguckt, da waren alle August-Termine ausgebucht. Ja, das haben sie gesagt, das war ziemlich schnell ausgebucht, weil das einfach, die haben ja auch nicht so viele Plätze. Wieder welche. Ja, könnte man ja probieren, ja. Gut, dann gucke ich mal. Ja, also auch für euch nur die Anregung. Der neue Bahnhof, Berliner es Rathaus. Es gibt wirklich viel cooles Zeug. Man muss echt mal die Augen offen halten und die richtigen Medien quasi beobachten. Dann kriegt man sowas alles mit. Und da kann man tolle Erlebnisse auch haben. Und vieles davon ist halt auch für lau. Ne? Ich war vor einiger Zeit zum Beispiel in so einem Regenwasserkanal gewesen, unter den Straßen Berlins. Ne? Cool. Auch durch so ein riesen Regenrohr, durch so eine 100 Jahre alte Regenrinne quasi zu laufen. Ach, das ist halt was. Schon echt interessant. Nicht schlecht. Ja, also man kann viel erleben in Berlin, ihr merkt es, und man muss nicht den ganzen Tag zu Hause hocken. Gerade am Wochenende raus mit euch, raus in die Stadt, genießt das Wetter. Jetzt ist noch Sommer und wenn es jetzt ein bisschen herbstlicher wird, kann man erst recht wieder was machen. Dann kommt wieder die Museumszeit und da bin ich froh, Stefan, dass du wirklich dazu gedrängt hast, dass wir die draußen Podcast machen. Podcast ja, ich finde, du hast auch schon ein bisschen Farbe bekommen. Ja. Ne? WhatsApp, du hattest so eine fixe Idee. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch die ist, aber das geben wir einfach an euch weiter. Stefan macht einen WhatsApp-Chat auf. Kriegt man ja unsere Handynummer. Ja, eben. Wenn ihr einen WhatsApp-Chat haben wollt, in dem wir euch mit privaten Fotos versorgen. Von René? Dann lasst uns mal irgendwie, lasst uns einfach irgendwie zukommen. Sagt einfach, wenn ihr für irgendwas... Gebt uns Feedback. Feedback ist auch immer wichtig. Und da kommen wir schon so ein bisschen zum Housekeeping, was wir diese nicht so viel machen brauchen. Also kontaktiert uns einfach. Wenn ihr zum Beispiel die Lust verspürt, dass wir mal einen Podcast bei euch zu Hause aufzeichnen. Ja. Ich glaube, das hatten wir in der Vergangenheit schon mal vorgehabt. Na, wir haben auch schon ich glaube, bei deiner Oma war das, haben wir auch mal einen Podcast aufgezeichnet. Ja, das hier ist der Podcast, den wir bei unseren eigenen Omas aufzeichnen. Ja. Richtig, richtig. Also ihr müsst nur Kaffee und Kuchen bereithalten und dann kommen wir vorbei. Ja, oder einen leckeren Gin. Gin Tonic, Prost. Genau. Ja. Und dann klappt das. Richtig. Seid spontan und dann seid ihr auch Teil des Podcasts. Genau. Ihr merkt doch schon, die es verfolgen, technisch passiert im Moment nicht so viel. Ja. Liegt einfach daran, dass wir im Sommer haben. Ich glaube, im Winter wird es dann wieder ein bisschen anders laufen. Wir haben sehr viel zu tun im Leben. Ne? Ja. Und wir sind schon immer ganz froh, wenn es alle zwei Wochen hier klappt mit der Aufzeichnung. Das ist auch manchmal ein logistischer Krampf, weil René hat immer viele Termine. Genau, aber, heute hast du mich ja quasi zu Hause besucht. Ja, ne? In deinem zweiten Zuhause. In deinem zweiten Zuhause. Was sich Arbeit nennt. Richtig. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Sehr cool. Ja. Ja? Nein, hat mir hier sehr gut gefallen. Ist eine chillige Atmosphäre und Also kommt auf allen Fälle mal her, guckt euch mal die Karl-Marx-Allee an, das lohnt sich wirklich. Ja, eine gute. Der Tipp jetzt vielleicht von der Frankfurter Allee, die halbe Stunde hochzulaufen bis zur Weberwiese, ist vielleicht jetzt nicht so der heißeste Tipp, aber warum? Kann man Frankfurter doch mal Tor kann man durchaus mal aussteigen. Hier ist viel Grün. Im Sommer oder Frühling sind hier die Buhlmeisterschaften. Ja. Da werden hier die Karl-Marx-Allee hoch auf den Gehwegen, die ja auch sehr breit sind, weil diese komplette Straße sehr breit ist. Genau. Ist ja eine Allee, eine Breite. Die nennt man Buhl-Boccia in Deutschland. Boccia, ja. Da werden hier die Buhlfelder aufgemalt, da sind die Buhlmeisterschaften. Oder, was jetzt gerade gewesen ist, die Biermeile. Die Biermeile, genau. Habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Ja. Warst du da? Nee, ich war zu der Zeit im Urlaub. Ach ja, stimmt. Na, ich bin einmal vorbeigefahren. Als ich herkam, waren die Buhlen gerade noch am Abbau. Ja. Es ist immer am 1. Augustwochenende, könnt ihr euch merken. Ja. Da ist die Biermeile hier. Also lohnt sich definitiv hier mal vorbeizuschauen. Und wie gesagt, entweder ihr geocacht hier, ne, ihr könnt die ganze Karl-Marx-Allee hoch, sind Geocache versteckt. Ja. Ne, macht da kann einen man schönen ein bisschen Spaziergang, Rätsel, essen Eis. Informationstafeln sind hier alle ein paar Meter. Geht ins Computerspielemuseum. Genau. Ja, also guckt euch vielleicht die alten Läden an, weil hier ist zum Beispiel diese alte Karl-Marx-Buchhandlung, Karl-Marx-Bücherei oder wie heißt, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich wird die so heißen. Ne? Ein riesen Buchladen. Der ist, glaube ich, noch da und wird, glaube ich, auch noch als Buchladen genutzt. Ja. Und der alte Lampenladen, der ist nicht mehr. Also hier gibt es wirklich ein bisschen. Oder setzt euch am Strausberger Platz einfach an den Brunnen, an den Springbrunnen. Schön, guckt, chillt da ein bisschen. Und quasi erlebt das, was Erich Honecker damals erlebt hat. Stellt euch vor, hier ist eine Riesenparade. Die nur für euch da ist. Die nur für euch gemacht wird. Nein, also, das Volk marschiert am 1. Mai die Straße hoch. Sehr zu empfehlen. Nette Natur und natürlich der Autoverkehr ist ganz schön viel. Aber das ist halt Berlin. Ja. Richtig. Und man muss ja auch ein bisschen entschleunigen. Also klar, wenn man zur Arbeit mit der U-Bahn hier unten durchbraust, das gehört dazu. Aber es muss auch Zeiten geben, wo man ein bisschen entspannter dann die Straße hier einfach genießt. Ja. Na? Ja. Ja. René, das war wieder eine sehr coole Sendung, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Wir kommen langsam zu Ende und da kam schon die Wespe, aber René hat sein Wasser. Ich bin nicht bei. Nee. Ich nehme sie tatsächlich, wenn ich an See fahre, nehme ich sie immer mit. Mhm. Aber ja, ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir ein süßes Getränk zu nutzen. Ja, gerade Cola, aber es hat die Stunde durchgehalten. Ne? Ja, danke René für die interessanten Einblicke in die Karl-Marx-Allee. Wie gesagt, also wieder mal ein Podcast mit einem echten, coolen Tipp, was man in Berlin machen kann und muss. Und wir freuen uns natürlich auf die nächste Sendung, wo der nächste Berlin-Tipp folgt. Mit Sicherheit. Ja. Und bis dahin macht's gut. In 2 Wochen ist es soweit. Montag nicht vergessen. Ja, genau. Montag in 2 Wochen. Bis dahin alles Gute für euch. Genießt noch den Sommer. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.